1. Die alltägliche Exklusion vor der Haustür. Das Phoenixviertel in Hamburg-Harburg. In diesem Stadtteil wohnen eher einkommensschwache Menschen mit ihren Kindern. Hier unterhält die Arbeiterwohlfahrt das Löwenhaus, eine Anlaufstelle für 6- bis 14-Jährige. Ich will Professor werden, für Physik. Kinder wie Nabil verbringen ihre Freizeit im Löwenhaus, bekommen ein Frühstück, warmes Mittagessen, Abendbrot und Hausaufgabenbetreuung. Ich will Blitze erforschen. Nein, Chemie ist das. Nee, Physik. Blitze. Am meisten möchte ich Blitze erforschen. Weil zum Beispiel den Kugelblitz, das ist immer noch ein Rätsel, das will ich erforschen. Nabil ist 9 Jahre alt, seine Eltern kommen aus Ägypten. Heute ist er ziemlich aufgedreht. Seine Zukunft malt er sich in bunten Farben aus. Doch guckt man auf die statistische Wahrscheinlichkeit, wird Nabil nie Professor werden. Keine Chance. Das will man in Deutschland ändern. Schluss mit der Ungleichheit und der Ausgrenzung von Minderheiten, lautet das in ihm verpackte Versprechen. Das Zauberwort heißt Inklusion. Deutsche Inklusionslandschaften. Über das Versprechen der Gleichheit. Ein Feature von Hans Volkmar Findeisen. Nabil und seine Freunde sind wie ein erster Lackmustest. Was ist von dem Inklusionsversprechen in der Realität angekommen? Huda Mbarek, eine der Betreuerinnen im Löwenhaus, kennt den Grund für Nabils Aufregung. Die Kinderuni in der City. Das haben wir mit den Kindern 6 Wochen lang besucht. Und gestern war die Abschlussveranstaltung mit dem verrückten Chemielabor. Und da waren die Kinder hin und weg davon. Es ist halt eben auch mal denen zu zeigen, was gibt es letztendlich auch außerhalb Harburgs oder außerhalb des Ganzen. Die nutzen alles, was wir denen bieten. Also man muss ihnen wirklich zeigen, wo ist die Tür. Und ein bisschen anstupsen und die werden da reinstürmen. Auf die übrigen Besucher der Kinderuni wirkte der Auftritt der Löwenhauskinder geradezu exotisch. Und auch die Kinder aus dem Löwenhaus selbst haben ein gutes Gespür dafür, dass sie dort irgendwie nicht ins Bild passen. Unsere Kinder sind die einzelnen Kinder, die aus einem solchen Stadtteil kommen und wo man es ihnen sowohl anmerkt als auch ansieht. Ja. Die Kinder haben ein Gefühl dafür und die merken das, sei es jetzt auch, wenn sie zur Schule gehen und einfach die neuesten Handys haben wollen oder die neuesten Markensachen. Also Kindern ist das immer bewusst und Kindermund tut Wahrheit kund. Das Phoenixviertel und Hamburgs wohlhabende City scheinen Lichtjahre voneinander entfernt zu liegen. Der aus der Asche des Industriezeitalters geborene Phoenix, die Reifen- und Gummifabrik, die dem Viertel südlich der Elbe seinen Namen gab, hat längst sein Lebenslicht ausgehaucht. Die Fabrikhallen haben Platz gemacht für das, was Berufspendler aus der Region auf ihrem Weg in die City brauchen. Schnellstraßen, Brücken, Bahnstationen und Shoppingcenter für den schnellen Einkauf unterwegs. Ein Durchgangsort. Geblieben ist nur das Viertel mit den alten Werkswohnungen. Dort leben jetzt keine Vorarbeiter und Kontoristen mehr, sondern Menschen mit fremden Wurzeln und unsicherem Aufenthaltsstatus und noch unsichereren Lebensperspektiven. Working Poor nennt man sie. Menschen, die zahlreichen kleinen Arbeiten hinterherhetzen und doch nicht genug verdienen zum Leben. Inklusion meint Teilhabe. Was die Kinder des Phoenixviertels außerhalb des Löwenhauses vom Leben draußen so mitbekommen, erzählt Sweetie. Ihre Eltern kommen aus Ghana. Wir gehen also hier beim Phoenix Center oder bei Arkaden oder da Karstadt oder so. Da gehen wir nur hin. Inklusion. Kein Leitbegriff hat die sozialpolitischen Debatten der letzten Jahre mehr befeuert als dieser. Eine Debatte geführt mit einem fast unerklärlichen zeitlichen Druck und hohen moralischen Ansprüchen. Warum? Bei der Ursachensuche wird dabei flugs auf die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 verwiesen. So als wäre der Gleichstellungsgedanke dem deutschen Recht bis dahin fremd gewesen. Tatsächlich hat man sich früher um die Ausländerkids aus dem Viertel nicht groß gekümmert. Früher hat man nicht von Inklusion, sondern von Integration gesprochen. Damit war die Vorstellung verbunden, dass sich die Minderheit, gemeint waren in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende vor allem die Gastarbeiter, den Regeln der Mehrheit anpassen muss. Bis in dieses Jahrtausend ist die Politik dem Integrationsmodell der Anpassung gefolgt. Doch schon seit den 1970er Jahren deutete sich eine Trendwende an. Inklusionsmodelle wurden zuerst in der amerikanischen Armee mit Blick auf schwarze Soldaten, dann von den Vordenkern des Feminismus und anderer Bevölkerungsgruppen aufgegriffen. Unterdessen hat sich zumindest in der politischen Öffentlichkeit ein neuer Slogan durchgesetzt: Diversity, Verschiedenheit. Lasst alle Blumen blühen. Kurz, die Idee von der Regenbogengesellschaft. Wer bestimmt, wer Zugang hat zu den besten Bildungsangeboten, die es in der Vorstadt nur wenig, im Zentrum der Stadt aber im Überfluss gibt? Ein Milliardenmarkt, der von der kommerziellen Nachhilfe bis zu privatwirtschaftlich betriebenen Science-Centern reicht. Wer zieht generell die Grenze zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen den Normalen und den Außenseitern? Das ist die klassische Fragestellung der Sozialwissenschaften. Ordnungsmodelle und ihre Verankerung in Recht und Moral, so lautet deren Auffassung, entstehen nicht zufällig. Sie werden in der Gesellschaft gemacht, ausgehandelt und immer wieder den Zeitläufen angepasst. Schon Emile Durkheim, Angehöriger der jüdischen Minderheit in Frankreich und einer der Väter der Soziologie, hat sich vor gut 100 Jahren mit dieser Frage beschäftigt. Seine Antwort? Hinter allen Ordnungsmodellen steckt ein Machtkampf um Ressourcen. Inklusion von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gibt es nicht umsonst. Sie wird bezahlt mit der Exklusion anderer. Die Exklusion folge der Inklusion wie ein logischer Schatten, schrieb der französische Sozialphilosoph Michel Foucault in den 1970er Jahren. Wer etwas über die Schattenseiten der Inklusionsgesellschaft wissen will, muss nur den Kindern vom Löwenhaus einen Besuch abstatten und ihnen zuhören. Benachteiligte Kinder sehen die Ungerechtigkeiten klarer als viele Erwachsene, so wie Sweetie. Arm kommt ja nicht vom Aussehen an, wie man aussieht und so Dinge. Es kommt an, wie viel Geld die haben. Und auf der Straße sind wir auch mal im Löwenhaus auf einen Ausflug gegangen. Und da war so ein Junge, der hat Geld gesammelt. Der war nicht 18 oder so, der war noch jünger und hat Klavier gespielt und hat Geld gesammelt. Und der Junge war klein. Ein Ausdruck ihrer Angst, dass sie am Ende ein ähnliches Schicksal treffen und sie zu den Ausgeschlossenen gehören könnte. Wer von Inklusion redet, muss den makropolitischen Rahmen der Exklusion immer mitdenken. So auch das Credo des Kölner Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge. Nicht zufällig fällt der Start der Inklusionsdebatte zeitlich zusammen mit der Einführung der sogenannten Hartz-IV-Reform. Hartz IV und der Wegfall des alten sozialstaatlichen Prinzips der Besitzstandssicherung ist für Butterwegge eine große Exklusionsmaschine. Seit der Einführung von Hartz IV gilt es als zumutbar und volkswirtschaftlich vertretbar, dass etwa ein Ingenieur und Familienvater, der 30 Jahre lang gearbeitet hat, als ein Eurojobber Parkwege oder Schulhöfe kehrt. Hartz IV ist ein Symbol dafür, wie Gesellschaft in Arm und Reich gespalten und Bürgerrecht in Armutsrecht verwandelt wird. Wer heute jung ist, der kennt natürlich den Sozialstaat der 70er Jahre überhaupt nicht mehr. Der weiß gar nicht, welche demokratischen und sozialen Rechte die Menschen damals hatten, sondern sie kennen eigentlich nur noch dieses Hartz-IV-System, was natürlich auch die Armut von Millionen Kindern bedeutet. Denn wenn wir ungefähr 1,6 Millionen Kinder unter 15 Jahren in diesem Hartz-IV-Bezug haben, dann heißt das natürlich, bei diesen sehr niedrigen Regelsätzen, die ja auch schon bemängelt worden sind vom Bundesverfassungsgericht, dass Kinder eben zwar nicht verhungern in sogenannten Bedarfsgemeinschaften, wie sie ja bei Hartz IV heißen, oder sogenannten Hartz-IV-Familien, wie sie dann landläufig genannt werden. Sie verhungern nicht, aber sie haben nicht die Möglichkeit, alle Möglichkeiten dieser reichen Gesellschaft wahrzunehmen. Und Armut in einem so reichen Land wie dem unseren ist eben nicht immer gleichbedeutend damit, sich beispielsweise bei den Nahrungsmitteln einschränken zu müssen, aber eben nicht teilzuhaben an kulturellen, an Bildungsprozessen, nicht ins Kino, nicht ins Theater gehen zu können. Das ist natürlich verbunden mit Hartz IV. 60% der Neuzugänge im Harburger Löwenhaus, schätzen die Betreuer, haben noch nie einen Fuß in Hamburg City gesetzt. Als lebten sie auf einem anderen Planeten, 10 Minuten von Hamburgs Innenstadt entfernt. Ein Kapitel pädagogische Geografie, oder? Ist die inklusive Regelschule besser als die alte Sonderschule? Wer hierzulande von Inklusion redet, denkt zuallererst an die Teilhabe behinderter Schüler am normalen Schulunterricht auf einer Regelschule. Und nicht, wie bis vor wenigen Jahren, an die Eingliederung in eine Sonderschule. In den öffentlichen Debatten gilt die alte Sonderschule so ziemlich als das Letzte. Ein böses Integrationshindernis sei die Förderschule gewesen, heißt es fast unisono. Endlich und zu Recht lande sie dort, wo sie hingehöre, auf den Müllhaufen der Geschichte. Stimmt das? Ist die Förderung von Problemkindern in speziellen Einrichtungen schlechter als die inklusive Regelschule? Wo könnte man das besser prüfen als in einer Förderschule selbst? Ich bitte um einen Termin bei der Berger Schule im Stuttgarter Osten, einem Multikulti-Viertel. In der Stadt kennt man die Berger Schule vor allem durch ihre Theateraufführungen. Da besucht mich wochenlang kein Schwein. Und dann das? Nein, kein Schwein. Ich treffe ein paar der Schulabgänger, Adi und seine Freunde. Wir tauschen uns darüber aus, wie alles anfing und was aus ihnen geworden ist. Die jungen Erwachsenen haben vor 10 Jahren ihren Abschluss auf der Berger Schule gemacht. Adi ist irgendwie typisch. Er kommt aus dem Kosovo, ist Muslim und besitzt außerdem ein ausgeprägtes Faible für Mode. Aber in der Hauptschule will den Außenseiter niemand haben. Die Konsequenz lautet Exklusion, Überweisung an die Förderschule. Für Adi ein Schock. Die Reaktion der anderen, gerade von so Ex-Schülern von der normalen Grundschule, da wurde man schon gepiesackt, wenn man gesagt hat, man geht auf die Sonderschule. So die Nachricht, ich komme in die Sonderschule, war schon schockierend oder ja, ich war schon angeschlagen, wie auch immer. Aber ja, ich habe dann auch schon oft mal verheimlicht, dass es eine Sonderschule ist oder oft mal gesagt, einfach eine andere Schule. Aber ja, oft habe ich verschwiegen, dass ich wirklich auf einer Sonderschule bin. Aus der Rückschau empfindet Adi die Überweisung an die Förderschule nicht als Exklusion, sondern als die große Chance seines Lebens. Er ist nicht der einzige Förderschüler, der das so sieht. Aus der Hackordnung der Regelschule herausgenommen zu werden, empfinden sie in aller Regel als Befreiung. Wie misst man eigentlich Inklusionserfolge? Woher weiß man, dass die Förderschule eher ein Integrationshemmnis und ein Auslaufmodell ist? Ein Blick in die wissenschaftliche Literatur und eine Nachfrage bei den einschlägigen Ämtern nach den Bildungs- und Berufsbiografien von Förderschülern könnte hilfreich sein. Doch das ist überraschend und geradezu irritierend. Zu diesem Thema gibt es in Deutschland keine einzige Langzeitstudie. Wer den Grund dafür erfragt, erhält stets die gleichlautende lapidare Antwort. Die Weitergabe personenbezogener Daten sei verboten. Das Treffen mit den Ehemaligen der Schule war kein Zufall. Ihre alte Klassenlehrerin wollte es wissen. Und so setzte sie selbst alle Hebel in Bewegung, um Adi und seine Freunde wieder aufzuspüren. Die Theateraufführung war ein guter Anlass, sich zu treffen. Das Ergebnis des Treffens überraschte alle. Viele Sonderschüler haben beruflich die Kurve gekriegt. Dank der Unterstützung und dem Engagement der ehemaligen Klassenlehrerin. Adis künftigen Beruf sah sie seinerzeit in der Modebranche und half bei der Vermittlung eines Praktikums als Verkäufer. Da hatte ich das Glück, in einem Modegeschäft mein Praktikum zu machen. Und da wurde ich sehr gut aufgenommen. Und da hatte ich eigentlich so das erste Mal das Gefühl, dass ich eigentlich auch gebraucht werde. Und da wurde ich auch gleich übernommen zum Jobben während meiner Schulzeit noch. Und da habe ich eigentlich so meine Motivation bekommen, dass ich was kann oder dass ich schon ungefähr weiß, was ich auch mache nach der Schulzeit. Auch wenn das jetzt nicht mein Traumberuf war, wusste ich, dass ich da arbeiten kann mit diesem Schulabschluss. Und das fand ich eigentlich schon ausreichend und gut. Mittlerweile führt Adi die Filiale einer Modekette in Nordrhein-Westfalen. Hat also eine Stelle, die normalerweise ein Realschulabsolvent einnehmen würde. Andere seiner Mitschüler sind etwa mit einer Ausbildung zum Fachwerker bei Mercedes untergekommen. Natürlich sind nicht alle so erfolgreich. Fachleute vermuten, dass etwa 20-25% der Abgänger einer Förderschule eine prekäre Berufsbiografie vor sich haben. Das entspräche den Werten von regulären Hauptschulabgängern. Prekäre Bildungsbiografien, das mag etwas für die sogenannten bildungsfernen Schichten sein. Familien, wo beide Elternteile eine gute Ausbildung und ein überdurchschnittliches Einkommen haben und wissen, wie man etwas auf die Beine stellt, bauen vor. Reiterkopf. Sie trimmen auch zu Hause ihre Kinder und investieren in Bildung für die Zukunft. Ah ja, also du schreibst morgen den Aufsatz, ne? Das musst du dir nochmal angucken mit der Bildergeschichte, wie man das macht, gell? In Französisch musst du deine Sachen, Hausaufgaben machen und die Vokabeln anfangen. Du schreibst am Montag eine HÜ. Sie häufen Bildungskapital an, so die Deutung des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. In der Mittelschicht werden private Schulen mit inklusivem Anspruch immer attraktiver. Heute werden sie gegründet, wie man in den 1970er Jahren Kinderläden gründete. Am laufenden Band. Jeden Tag kommen neue dazu. Etwa 10% aller Schüler in Deutschland besuchen rund 5000 nichtstaatliche Schulen. Nach dem PISA-Schock von 2002 setzte ein wahrer Gründerboom ein, der heute eben zu einem guten Teil auch von der Debatte um die Inklusion angetrieben wird. Bildungsforscher sind darüber nicht immer glücklich. Denn bezogen auf die gesamte Bildungslandschaft ist fraglich, ob private Schulgründungen gesellschaftlich sinnvoll sind. Nicht wenige Experten sind überzeugt, dass sie die Privilegierten noch mehr privilegieren und die Spaltung der Gesellschaft in Bildungsverlierer und Bildungsgewinner verstärken helfen. In Köln besuche ich die WDR-Fernsehjournalistin Silke Schnee. Sie hat 2012 zusammen mit einer Gruppe von Mitstreitern die Offene Schule Köln gegründet. Die Einrichtung im Stadtteil Rodenkirchen wird derzeit von rund 200 Schülern besucht. Ein Viertel davon hat, wie es heißt, besonderen Förderungsbedarf. Frau Schnee denkt wie viele Mütter mit behinderten Kindern. Wir haben 3 Söhne und der Drittgeborene hat ein Down-Syndrom. Und als der Noah geboren wurde, habe ich dann gedacht, wie wird das jetzt mit ihm? Wie erkläre ich dem jetzt, dass der nicht in den Kindergarten gehen darf, wo die anderen hingehen? Wie erkläre ich dem, dass der nicht in die Grundschule gehen darf? Weil wir die Situation irgendwann dann auch für uns als normal gesehen haben. Der wächst in einer normalen Straße auf, die Kinder spielen mit ihm, er ist langsamer, er hat seine Besonderheiten, aber dass ich nicht mehr bestimmen konnte, was für ihn richtig ist, sondern dass mir das vorgegeben wird vom Staat, hat mich sehr getroffen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass der in eine Schublade gesteckt wird, bevor man dieses Kind überhaupt gesehen hat. Es geht nicht um das Individuum, es geht um den Stempel Behinderung, egal wie. Und ich finde, die Kinder haben ein Recht darauf, individuell angesehen zu werden und sie sind alle sehr unterschiedlich. Und ich habe gedacht, nee, aber wir leben alle zusammen, also müssten wir doch eigentlich auch alle zusammen zur Schule gehen. Es geht um individualisiertes Lernen. Lehrer und Rektoren brauchen heute nicht nur Fachkenntnisse, sondern sie müssen organisieren können wie ein Manager. Und sie müssen mit Schülern und Eltern viel mehr kommunizieren als früher. Die öffentliche Schule steckt noch mitten in der Umstellungsphase. Klar, dass Eltern mit Problemkindern wie Silke Schnee auf den guten Ausgang des Experiments nicht warten können und zur Selbsthilfe greifen. Eine inklusive Privatschule zu gründen ist nicht einfach. Aber man gewinnt den Eindruck, dass die Zeiten auch gar nicht so schlecht dafür sind. Wir haben das schon so gemacht, dass wir von Anfang an eigentlich auch sehr weit aufgestellt waren. Also wir haben sowohl über Öffentlichkeitsarbeit versucht, alle möglichen Stellen auch zu aktivieren, dass sie über uns berichten und über das Projekt berichten und so weiter, dass man da schon eine Öffentlichkeit schafft. Und wir haben uns auch politisch vernetzt. Und letztendlich muss man auch sagen, war es eigentlich so, dass die oberste Stelle grünes Licht gegeben hat. Also wir waren auch wirklich in Düsseldorf. Und da haben wir auch wirklich von der Politik grünes Licht bekommen. Das war auch sehr, sehr gewünscht eigentlich, dass sich Schule von unten bildet und neu aufstellt. Das ist, glaube ich, auch momentan so diese Kultur in Nordrhein-Westfalen, dass sich das so ein bisschen der Nachfrage anpasst, sage ich mal. Bei vielen der neuen privaten Inklusionsschulen ist das Geld knapp, trotz hoher staatlicher Förderung. Umso reicher jedoch sind die Visionen, wie Schule sein könnte. Meine Gesprächspartnerin setzt auf umfassende Förderung. Vom Lernschwachen bis hin zum Hochbegabten. Alle sollen gemeinsam lernen können. Sie glaubt an ihre Vorreiterrolle und an die Kräfte der Konkurrenz und des Marktes. Das von der Bildungsforschung längst widerlegte Märchen, dass öffentliche Schulen dabei prinzipiell schlechter sind als private, mag Silke Schnee nicht glauben. Dafür sieht sie andere Probleme. Wenn kein Kind hinten runterfallen sollte, dann muss man, glaube ich, gucken, dass man sich nicht gegenseitig Konkurrenz macht, was die guten und die schlechten Behinderten sind. Auch wenn das böse klingt, gibt es natürlich wirklich aufwendige Kinder, also manchmal auch sozial-emotionale Entwicklung. Und es gibt, sage ich jetzt mal, mit Down-Syndrom, wo man sagt, ja, die sind immer gut gelaunt, sozial verträglich, lernen ein bisschen langsam, aber sind eigentlich relativ gut zu integrieren. Auch da muss man gucken, dass man nicht plötzlich anfängt zu sagen, wir sind zwar inklusiv, aber das ist dann Inklusion light. Wir nehmen wirklich nur die Guten und die gut Einzuweisenden in die Klasse, die sich da gut machen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen schwierig, dass nicht irgendwo dann doch wieder jemand hinten rüberkippt, der eigentlich in kein System passt. Bei Aktion Mensch finden Sie auf der Homepage oder fanden Sie bis vor kurzem einen Zeichentrickfilm. Michael Kastel ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit Schwerpunkt Soziologie der Behinderung. Da waren kleine Männchen, die waren mal mit Rollstuhl, mal ohne. Und die waren sozusagen unablässig damit beschäftigt, miteinander Feste zu feiern, irgendjemand willkommen zu heißen, Rampen anzulegen, damit auch die Männchen mit Rollstuhl in Restaurants einfahren können. Ich erinnere mich, dass es dann hieß, nur der Hund muss draußen bleiben. Also das sind, sage ich jetzt mal, Utopien von menschlichem Zusammenleben, die ich so ein bisschen als eine Art Grundschullehrerin-Utopie ansehe. Sozusagen die Vorstellung, alle Kinder dürfen dabei sein und dürfen mitmachen. Also es ist ein sehr harmonistisches Bild von menschlichem Zusammenleben, das ich natürlich als Soziologe irgendwie ein bisschen kindlich finde, muss ich sagen. Inklusion sei eine typische Idee der Mittelschicht mit Bildungshintergrund, sagt Kastel beim Interview. Was steht dahinter? Nicht so sehr die Schule an sich. Interessant sind die in ihr verpackten Wertvorstellungen und Zukunftsentwürfe. Wie wollen wir in Zukunft in welcher Gesellschaft zusammenleben? Im Kern verbirgt sich hinter der Inklusionsdebatte eine Identitätsdebatte. Sie ist der politische und moralische Gegenentwurf zu den Wachstumskonzepten der Wirtschaft. So wie das Ende des Nachkriegsbooms mit der Ölkrise 1973 die, damals noch ziemlich alternative, Idee der Regenbogengesellschaft, der Teilhaber aller geboren hat, so wird sie durch jede Wirtschaftskrise immer neu befeuert. Denn Krisen befeuern die Angst, sozial abzustürzen und stellen stets die Frage nach gerechter Verteilung und Chancengleichheit. So ist auch der derzeitige Inklusionshype erklärbar. Weniger die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 gibt der aktuellen Debatte die Schärfe, sondern ihr zeitliches Zusammenfallen mit den Hartz-IV-Gesetzen und dem Beginn der Finanz- und Bankenkrise wenige Monate später. Gerade wenn es um Schule und um die nachwachsende Generation geht, ist es nicht unerheblich zu fragen, wie neue inklusive Schulformen den hohen Erwartungen der Öffentlichkeit entgegenkommen werden. Eine Erfolgsgarantie für Inklusion, eine Inklusionsautomatik, gibt es nicht. Das ist das Ergebnis des neuerdings in Potsdam und vormals in Köln lehrenden Pädagogikprofessors Christian Huber. In Nordrhein-Westfalen hat er zahlreiche inklusive Schulen begleitet und beforscht. Sein Fazit? Es gibt mit Sicherheit eine gewisse Kluft zwischen dem, was wir uns wünschen und dem, was wir in der empirischen Forschung einfach wiederfinden. Wir finden das ja in den Medien auch noch mal ganz anders gefärbt. Ne? Wenn Sie also beispielsweise Bilder sehen, wo Kinder gemeinsam miteinander spielen, andere Kinder mit dem Rollstuhl über den Pausenhof fahren. All das sind sehr schöne Bilder, die es auch gibt, auch in der real gelebten Inklusion. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, dass an verschiedenen Stellen Inklusion auch schon mal nicht so gut funktioniert. Und im Durchschnitt, und das wissen wir, gibt es eben häufiger Probleme, als dass alles so glatt geht, dass es eben nicht reicht. Und das ist das, was uns manchmal suggeriert wird, Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf einfach zusammen in einen Raum zu stecken und dann zu hoffen, dass daraus Inklusion wird. Das funktioniert nicht. In einer pädagogischen Fachzeitschrift hat Huber, übrigens ein vehementer Fürsprecher des Inklusionsgedankens, unlängst dargelegt, dass inklusiv beschulte Problemkinder kognitiv, also im Wissenserwerb, profitieren. Die aus dem normalen Schulbetrieb bekannte Hackordnung aber wird auch von den inklusiven Schulen nicht aufgebrochen. Der Titel seines Aufsatzes lautete »Gemeinsam einsam«. Interessanterweise werde ich auf diesen Artikel sehr häufig angesprochen. Es ist im Prinzip ein Fazit von knapp 6 Jahren Forschungstätigkeit. Was wir sagen können, ist, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sehr häufig große Probleme haben, sich eben in diese Klassenhierarchie auch einzugliedern. Das heißt, das trifft auch auf Kinder zu, die einfach so Schwierigkeiten haben ohne Diagnose, dass die zwar ein Drittel der Kinder ungefähr beliebt ist, ein weiteres Drittel ist unter Umständen auch noch in einem mittleren Bereich, aber unterm Strich ist der Großteil der Kinder, wir wissen je nach Untersuchung, es sind so knapp 50% der Kinder, ist eben nicht gut integriert oder sozial ausgegrenzt. Das heißt, wir haben, wenn man das mal vergleicht mit Kindern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, haben wir ein ungefähr 2- bis 3-fach erhöhtes Ausgrenzungsrisiko. Dieses ist vielfach hausgemacht. Als kontraproduktiv für die soziale Integration von Kindern gilt unter den Kritikern vor allem die in inklusiven Schulsystemen gepflegte diagnostische Etikettier- und Therapiesucht. Jedem Kind seine spezielle Diagnose und Therapie. Ein Beispiel ist die in den letzten Jahren inflationär gestiegene Behandlung von Kindern wegen des Aufmerksamkeitsdefizits ADHS. In der Schweiz genießt heute schon in einzelnen Kantonen etwa ein Drittel der Schüler sonderpädagogischen Förderungsbedarf. Experten reden mittlerweile sogar vom Entstehen einer regelrechten Förderungsindustrie, einer Jobmaschine, die vor allem Berufsgruppen mit guten akademischen Abschlüssen neue und dauerhafte Verdienstquellen erschließt. Jörg-Michael Kastel, auch er ein vehementer Befürworter der Inklusion, zieht ein erstes Fazit und formuliert eine mögliche Prognose. Inklusion ist nicht zum Nulltarif zu haben. Sie kostet viel Geld. Und im Schulalltag toben hinter den Kulissen kleine Scharmützel um die knappen Ressourcen. Zwischen Eltern, die ein Kind mit anerkanntem Förderbedarf haben, und solchen, die befürchten, ihr normales Kind könnte vergessen werden. Der Differenzbegriff Exklusion muss da immer mitgedacht werden. Und sogar in der Hinsicht, dass Inklusion in das eine System, in den einen gesellschaftlichen Bereich, zur Exklusion im anderen führen kann. Und man deswegen immer sehr genau fragen muss, in was wird überhaupt inkludiert? Und zu welchem Preis, mit welchen Nachfolgekosten? Ich glaube zum Beispiel nicht, was ja im Moment auch so vertreten wird, dass Inklusion im Prinzip zu mehr Gleichheit führen. Es spitzen sich ja in unserer Gesellschaft auch Ungleichheit zu, faktisch. Da bin ich dann gespannt, welche Effekte die Veränderungen im schulischen Bereich haben. Also meine Vermutung ist, dass wir einen Teil der Sonderschulen behalten, dass das inklusive Element eine größere Rolle spielt, aber dass davon eben nur die Mittelschichten, sozusagen die Bildungsschichten profitieren, weil die dafür sorgen, dass ihre Kinder handhabbare Etikettierungen bekommen, die dann unter Umständen auch dazu führen, dass es Vorteile gibt, etwa der schulischen Unterstützung, aber das Ganze inklusiv, und dass wir sozusagen die Sonderschulen behalten und dort Leute hingehen, die auch schon sozial benachteiligt sind, und dass wir insofern eher eine Zuspitzung von Ungleichheit haben als das Gegenteil. Ein denkbares Szenario. Der Trend zur sozialen Spaltung und die Individualisierung der Gesellschaft wird auf Dauer nicht mehr umkehrbar sein. Auch die Entwicklung der Schullandschaft spiegelt ihn. Mit einer inklusiven Schule, die einerseits helfen soll, das Menschenrecht auf Teilhabe zu verwirklichen und andererseits möglicherweise dazu beiträgt, das Gegenteil zu bewirken. Diese Entwicklung macht die alten Sonderschulen nicht überflüssig. Als parallele Fördereinrichtung werden sie weiter am Leben bleiben. Und was wird jetzt aus der alten Förderschule? Obwohl längst totgeglaubt, findet sie momentan wieder einen Teil ihrer verloren gewähnten Anhänger zurück. Unlängst hat sogar eine Mutter aus dem Sauerland eine Kampagne zur Erhaltung der Förderschulen gestartet. Diese, findet sie, sei der inklusiven Regelschule weit überlegen. Kein Stress mit heillos überforderten Lehrern, die es allen Schülern recht machen sollen, und dazu noch die kleinen Klassen in der Förderschule, das sei schon Gold wert. Drei. Chronisch psychisch krank? Chronisch schlecht versorgt? Über die Ungleichbehandlung psychisch behinderter Menschen. Ein Heim für psychisch Behinderte in der Grenzregion zwischen Bayerisch-Schwaben, Württemberg und Franken. Es ist Oktober. Die sanften Hügel, Äcker und Wiesen sind gemäht und abgeerntet. Die Feldflur rund um den Frühlingshof ist zur Ruhe gekommen. Da nimmt Ulrike Lohse das Fahrrad, das an der Tür zum Gemeinschaftshaus steht. Sie fährt an der alten Esche vorbei auf den Waldrand zu und dann rechts das kleine Sträßchen hoch zum nächsten Gehöft. Bislang hat Angst sie zurückgehalten. Jetzt hat sie zum ersten Mal den Schritt nach draußen getan. Auf halbem Weg entdeckt sie einen Schwarm Wildgänse. Wildgänse wie in der Geschichte von Nils Holgersson. Die großen Vögel haben auf einer Wiese Rast gemacht, auf dem Weg vom kalten Norden in den Süden. Ulrike Lohse bleibt stehen, fast den ganzen Nachmittag. Ein Mitarbeiter der Wohngruppe sucht nach ihr und bringt sie zurück ins Heim. Von den Behinderten haben es die psychisch Behinderten mit am schwersten. Viele lebten bisher in speziellen Heimen, fanden Arbeit in der dazugehörigen Behindertenwerkstatt und wurden in die Akutpsychiatrie, in die geschlossene, zurückgeschickt oder gingen freiwillig, wenn alles nicht mehr half. Wer so eine Einrichtung besucht, erwartet nicht, interessante und anregende Gesprächspartner zu finden. Aber viele haben einen klaren Blick für ihre Situation. Nur tun können sie nichts, wenn das Dunkel über sie kommt und ihre Ordnung verrückt. Jetzt ist in der Psychiatrie der große Aufbruch angesagt. Die Patientenchöre in den Heimen haben das Thema musikalisch längst aufgegriffen. Dezentralisierung, Enthospitalisierung, wohnortnahe Betreuung heißen die Schlagworte. Die Behinderten sollen der Gemeinschaft, die sie abgeschoben hat, zurückgegeben. Die Heime aufgelöst werden. Auch der Frühlingshof ist mitten im Umbruch. In den Dörfern und Städtchen rund um die Anstalt wurden Häuser und Wohnungen angemietet, in denen die ehemaligen Heiminsassen den Neustart ins Leben wagen sollen. Manche brauchen ständig jemanden, der nach ihnen sieht. Bei anderen reicht ein Besuch pro Woche. Inklusion pur also. Aus dem Behinderten soll wieder ein Bürger werden. Freiheit heilt, lautet ein Slogan der Psychiatriereformbewegung aus den 1970er Jahren. In einigen Nachbarländern hat ihn die Politik längst beherzt aufgegriffen. Holland, Skandinavien, teilweise auch Großbritannien. In Deutschland hat man sich über 4 Jahrzehnte Zeit gelassen. Jetzt aber soll mit einem Male alles ganz anders werden. Nicht zuletzt die sogenannten Psychiatrieerfahrenen und ihre Angehörigen machen bei den öffentlichen Hearings Druck. Normal einfach weiter. Herr Hüfner, vielen Dank, Sie haben uns jetzt aufgehalten. Wir haben den Akteuren mitgegeben. Ein handelnder Akteur ist belegt. Vieles ist schon anders geworden. Die Situation einer großen Zahl psychisch Behinderter hat sich deutlich verbessert. Doch die Sozialprofis bedauern hinter vorgehaltener Hand, dass es im System noch viel zu viele Disparitäten gibt. Die Qualität der Versorgung variiert teilweise erheblich, von Bundesland zu Bundesland und von Ort zu Ort. Wohin fahren Sie? Ja, da fragen Sie mich viel, wohin Sie fahren. Da weiß ich nicht. Wie alt sind Sie? Wie alt? Ja. Tausend Jahre. Wie müssen Sie viel laufen auch? Nein, ne? Was haben Sie zu tun? Sind Sie denn traurig? Traurig. Klaus Laupichler hat viele Jahre in psychiatrischen Einrichtungen verbracht. Polizeilich aufgefallen ist er erstmals, als er ein Auto abfackelte. Er hat auf der Straße gelebt und viel getrunken, sagt er. Und er wollte etwas tun, weil ihm kalt gewesen sei. Laupichler hat sich berappelt. Nach Jahren in der Psychiatrie und im Heim lebt er heute selbstständig in einer kleinen Wohnung auf der Schwäbischen Alb. Hin und wieder kommt jemand, um ihm im Haushalt zu helfen. Ansonsten reist Laupichler, der wie viele seiner Leidensgenossen nicht einmal das Geld hat, um das Ticket bis zur nächsten Kreisstadt bezahlen zu können, quer durch die Nation. Als Gast. In der Politik, bei Sozialverbänden oder allen möglichen Tagungen ist er ein gefragter Gesprächspartner. Nur wenige psychisch Behinderte können ihre Situation und Erfahrungen so reflektiert erläutern wie er. Also das ist ein ganz großes Schatten. Dass wir Psychiatrieerfahrene, die sehr schlecht dran sind, versorgt im Pflegeheim. Von da aus hört man nichts mehr von ihnen. Und da sind sie eigentlich abgeschoben bis zum Tod. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das die Vergessenen sind und dass man die vor Ort mit Medikamenten so abfüttert, dass sie ruhig sind. Ja. Also ich wurde im Heim mit sehr hohen Medikamentendosen beglückt. Und ich kenne von Leuten, mit denen ich zu tun habe, von Eltern, von Heimbewohnern, wo ich erfahre, wie viele Medikamente ihr Sohn oder ihre Tochter bekommt. Ja. Das ist also ein Trauerspiel, das gibt's gar nicht. Schattenpsychiatrie. Die Abschiebung von mitunter jungen Behinderten ins Pflegeheim. Über dieses Thema will niemand öffentlich reden. In Vorbereitung dieser Sendung verschickte ich einen detaillierten Fragebogen an ein gutes Dutzend Regierungsstellen, Fachverbände und Organisationen der Behindertenhilfe. Außer ein paar gereizten oder ironischen Reaktionen kam dabei nichts heraus. Ein Tabu. Zahlen veröffentlicht niemand. Nur eine einzige detaillierte Studie aus Berlin ist bekannt, die aufzeigt, in welch großem Stil psychisch Behinderte zum Teil über die Grenzen der Bundesländer hinweg ins Pflegeheim abgeschoben werden. Oft liegen die Einrichtungen weit ab vom nächsten Dorf oder der nächsten Stadt auf der grünen Wiese. Wen trifft es dabei zuerst? Georg Schulte-Kemner hat bei verschiedenen Trägern in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg mit Behinderten gearbeitet. Er kennt auch die Schattenpsychiatrie und die sogenannten Systemsprenger, also jene, die so verrückt und widerspenstig erscheinen, dass man irgendwann anfing, ihnen nicht mehr zu helfen. Die Menschen, die in diese Einrichtungen abgeschoben werden, haben meistens keine Lobby. Die sind entweder aufwendig oder sie sind frustran für die Mitarbeitenden oder sie sind gar lästig bis gefährlich. Man will sie loswerden. Das Thema Systemsprenger ist ja seit vielen Jahren ein Thema. Es gibt auch einzelne Untersuchungen und da hat sich immer wieder herausgestellt, dass Systemsprenger keine Persönlichkeitseigenschaft oder kein Krankheitsbild ist, sondern eine Eigenschaft eines Versorgungssystems. Das heißt, das sagt was über ein Versorgungssystem aus, das nicht ausreichend flexibel ist. So, es gibt am anderen Ende des Spektrums auch die ganz unauffälligen, die Antriebsarmen, was man psychiatrisch mit Minussymptomatik bezeichnen würde. Davon gibt es auch etliche, die in Pflegeeinrichtungen landen. Und da ist es besonders tragisch, weil das gerade die Leute sind, die Anregung bräuchten. Die Schwierigen trifft es zuerst. Aber die Systemsprenger sind nicht die einzige Ursache für den nationalen Abschiebungstourismus. Der Hauptgrund heißt Geld. Die amtlichen Träger der Eingliederungshilfe sind die Landkreise und die kreisfreien Städte. Ihre Etats sind mit Sozialausgaben chronisch überlastet. Sie sparen viel bares Geld, wenn ein Behinderter aus ihrem Zuständigkeitsbereich ins Pflegeheim verschwindet. Denn dort wird über die Pflegeversicherung abgerechnet. Was lassen solche Eindrücke übrig vom hehren moralischen und rechtlichen Anspruch, Behinderten eine lebenswerte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen? Ich krieg noch eine Banane. Erstmal ein Stückchen. Die Erfolgsmeldungen bei der Inklusion psychisch behinderter Menschen betreffen also nur einen Teil der Behinderten. Für den anderen Teil gilt der Gleichheitsgrundsatz nicht. Er bleibt bei der Förderung außen vor. Inklusion gleiche in vielen Fällen einem Lotteriespiel, sagt Klaus Laupichler. Wissen Sie, das Schlimme ist, dass es eigentlich immer Zufall ist und Glück ist. Bei mir waren das Zufälle und Glück und dass ich mich im richtigen Moment noch zusammenreißen konnte. Als ich dann den Alkohol absagen konnte und trocken blieb, das war ein Signal an meine Umgebung, in mich weiter zu investieren. Vier. Hoffnungsvolle Ausblicke. Oder warum lokale Hilfen besser sind. Ein Besuch im Kölner Universitätsklinikum. Die Fahrer der Kehrmaschinen sind oder waren Mitarbeiter eines Integrationsunternehmens der besonderen Art. Füngeling Rute heißt es. Ein Unternehmer namens Füngeling hat ihm seinen Namen geborgt. Ein Router ist eine Art Pfadfinder, wie man ihn aus dem Internet kennt. Die Firma kümmert sich vor allem um junge Menschen. Wer zu Füngeling kommt, ist psychisch, geistig oder körperlich behindert. Früher war für solche Menschen die Behindertenwerkstatt die einzige berufliche Chance. Das Ziel von Füngeling Ruther ist dagegen hoch gesteckt. Es heißt Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Ohne Arbeit kein Geld. Ohne Arbeit und Geld keine Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Andreas Darvepont, einer der Fahrer, hat es jetzt geschafft. Erstmals in seinem Leben hat er eine feste Stelle. Nun ist er offizieller Mitarbeiter der universitätseigenen Reinigungs GmbH. Diese Woche oder letzte Woche, was haben Sie da erreicht als Ziel? Also erreicht im Ziel habe ich mal, keinen befristeten Vertrag zu bekommen. Dass ich mal die Chance habe, direkt irgendwo angekommen zu sein. Ohne dass man jetzt wieder sagt, okay, jetzt muss ich mich in einem halben Jahr wieder neu bewerben. Das fällt jetzt Gott sei Dank alles weg, ne? Durch diesen unbefristeten Vertrag. Fällt Ihnen damit ein Stein vom Herzen? Ja, auf jeden Fall. Das Arbeitsamt, die machen Druck. Die wollen immer Sachen sehen, welche Bewerbungen und wo habe ich mich beworben. Und dieser Druck fällt Gott sei Dank jetzt weg. Der junge Mann auf der Kehrmaschine leidet unter kognitiven Einschränkungen, hat Probleme, sich etwas zu merken und seine Wirkung auf andere abzuschätzen. Feste Strukturen, Routinen und wenig Neues, das Angst machen könnte, sind für Menschen mit Behinderungen wichtig. Einfache, wiederkehrende Verrichtungen bestimmen das Bild vieler Arbeitsplätze. Und Robert Schmidt, Geschäftsführer der Universitätsreinigungs GmbH, hat sie. Und eine Menge guter Erfahrungen mit den neuen Kollegen. Ein Stock tiefer im Keller unterm Kreissaal kreisen die Trommeln der Waschmaschinen für Tücher und Möppe. Herr Schmidt rollt den Teppich aus. Man kann an den Maschinen nur Programm 1 und Programm 2 wählen. 1 sind Moppezüge, 2 sind Tücher. Und die Dosierung von den Maschinen erfolgt vollautomatisch. Ja, also man kann keinen Fehler machen. Es wird gemeldet, wenn die Chemie alle ist, dann werden die Kanister getauscht. Und der Rest wird ihm der junge Mann erklären. Er heißt Leon Dabré. Er ist psychisch behindert, verbunden mit einer Lernbehinderung. Sein Leben beschreibt der hochsensible junge Mann als täglichen Kampf mit alltäglichen Strukturen, die ihn an die Grenze bringen. Aber auch er stimmt vorbehaltslos in den Chor der Zufriedenen ein. Ich kenne jetzt keinen, der da irgendwie negativ sagt. Die sind alle froh, dass ich Arbeit habe. Auch meine Eltern und meine Oma und so. Die sind froh, dass ich Arbeit habe, dass ich die Chance bekommen habe, überhaupt richtig ins Berufsleben einzusteigen. Und die finden das alle sehr toll, was ich mache. Ich habe eine eigene Wohnung, einen eigenen Haushalt. Also ich habe einen Hund und gehe oft mit dem spazieren. Und ich fahre gerne mit meinem Motorrad. Ursprünglich war vom Gesetzgeber angedacht worden, dass wie in England auf einen amtlichen Arbeitsvermittler etwa 25 Klienten kommen. Heute ist das Verhältnis 1 zu vielen 100. Betreut werden die Arbeitssuchenden vorzugsweise übers Internet. Wer ein Handicap hat, nicht nur Behinderte, sondern alle Menschen mit sogenannten besonderen Vermittlungshindernissen, gemeint sind Langzeitarbeitslose, fallen da in der Regel durch die Maschen. Manfred Becker vom Kölner Integrationsfachdienst und Berater von integrativen Dienstleistern weiß, was es so schwierig macht, schwer zu Vermittelnde in Lohn und Arbeit zu bringen. Es ist das aus der Ferne Berlins oder Nürnbergs gelenkte Integrations- und Hilfssystem von Arbeitsverwaltung, Krankenkassen oder Rentenversicherung. Alles Großbürokratien, die viel Geld verschlingen, deren einzelne Teile sich gegenseitig blockieren. Es wäre an der Zeit, meint Becker, dass die Systemarbeiter endlich ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen und an einen Tisch kommen. Was aber in der Realität häufig verweigert wird von den Kostenträgern. Also insbesondere von der Arbeitsagentur mit der Rentenversicherung auch nur zu telefonieren, also sich abzustimmen, gibt es quasi nicht. Im SGB IX, also in dem Gesetzbuch für Behinderte, gibt es eine Vorschrift, dass die Rehabilitationsträger vor Ort Arbeitsgemeinschaften bilden sollen. Es gibt keine einzige Kommune in Deutschland, in der das inzwischen gemacht wurde. Das ist ein Skandal. Es gibt noch mehr Bestimmungen im SGB IX, die nicht umgesetzt werden, weil sich die Sozialbürokratien einfach verweigern. Und da gibt es eben keine Polizei, die die dann zwingt. Nur die Bürger können da das einfordern. Beckers Vision klingt einfach. Hilfsangebote sollen ausgehandelt werden, wo sie gebraucht werden. In der Kommune. Warum dafür nicht auch die örtlichen politischen und wirtschaftlichen Netzwerke nutzen? Im Idealfall ist der Trainer vor dem Teilnehmer im Unternehmen, also zumindest ein, zwei Tage und guckt mal, was sind dort für Aufgaben, wo könnte es passen, wo könnte man einen Teilnehmer platzieren. Der Platz des Arbeitsvermittlers ist nicht der Schreibtisch, sondern die Gesellschaft und der Arbeitssuchende draußen. Es geht um nichts weniger als um die Entwicklung einer neuen kommunalen Kompetenz, meint Manfred Becker. Nach Skandinavien, zum Teil auch nach England geblickt, sieht man, dass dort vieles, auch Holland zum Beispiel, vieles kommunaler organisiert ist. Das wäre auch mein Ansatz, also nicht Großbürokratien mit ihren Wurmfortsätzen in die Kommune wirken zu lassen. Und sie haben als Kommune ganz wenig Möglichkeiten, vor Ort relativ zügig und nicht mit riesigen Schleifen über Berlin oder Nürnberg Hilfen zu organisieren. Die gemeinnützige Füngelin Ruter GmbH versucht seit ein paar Jahren, ein solches auf den örtlichen Rahmen ausgelegtes Integrationsmodell zu organisieren. 200 behinderte Mitarbeiter arbeiten in 50 verschiedenen Kölner Unternehmen, etwa in der Holzverarbeitung, in der Jugendherberge oder an den Verkaufstheken oder den Flaschensortieranlagen einiger Supermärkte. Das ist ein reiner Dienstleister, ein Arbeitsvermittler, der Behinderte praxisnah qualifiziert und mit Unternehmen zusammenbringt mit dem Ziel, dass diese in feste Arbeitsverträge übernommen werden. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen mit Schwerbehinderungen, die wenig Chancen auf eine berufliche und damit auch gesellschaftliche Integration haben. In Frankreich etwa ist dieses Modell längst üblich. In Deutschland aber wegen des Missbrauchs der Leiharbeit durch Unternehmen schwieriger. Mittlerweile hat der Gesetzgeber den Missbrauch eingeschränkt. Das schlechte Image ist im System der Arbeitnehmerüberlassung dennoch geblieben. Aber zahlen Unternehmen nicht lieber ihre Ausgleichsabgabe, anstatt sich mit einem Behinderten herumzuärgern? Monika Labrier, gelernte Sozialpädagogin und Geschäftsführerin von Füngeling Ruter, hält dies für ein böses Vorurteil. Es gibt überall Menschen mit Behinderung, es gibt überall Wirtschaftsunternehmen, die händeringend nach guten Leuten suchen, auch im Bereich der Nischenarbeitsplätze und der einfacheren Arbeitsbereiche. Ich glaube, das funktioniert. Was ein Unternehmen, was Inklusionsdienstleister werden will, haben muss, ist halt die Bereitschaft, Dienstleister zu sein, rauszugehen, den eigenen Raum zu verlassen und daran halt dann auch Freude zu haben. Das ist schon eine Arbeit, die auch anstrengend ist und von einem erwartet, dass man immer auf Wanderschaft ist und sich immer in fremden Territorien aufhält. Das muss man schon wollen. Die Brücke zu den Betrieben sind Arbeitstrainer. Sie arbeiten erst einmal selbst in den Unternehmen mit, um Arbeitsabläufe, Belegschaft und eventuelle Schwierigkeiten kennenzulernen. Auch später sind sie regelmäßig im Unternehmen präsent, etwa mit ganz praktisch orientierten Schulungen. Das Themenspektrum reicht von der Körperhygiene bis zur Kundenberatung. Probleme und Ängste gibt es genug. Arbeitstrainer Christian Manns. Schule ist immer ein spezielles Thema, weil für die meisten Teilnehmer ist es halt ein Reizwort. Schule war immer mit negativen Erfahrungen behaftet. Leute kommen wirklich schulmüde hier zu uns. Und wenn die dann hören, sie müssen bei uns auch Schulungen machen, dann ist ja auch sehr viel Angst. Was erwartet mich da? Muss ich da wieder Mathe, Deutsch, Englisch machen? Bis zur Festeinstellung trägt der Vermittler das Risiko, wenn eine Arbeitskraft ausfällt oder ihre Aufgabe nicht gewachsen ist und wieder in die Behindertenwerkstatt zurück muss. Das Router-Projekt soll keine Vermittlungsstelle für Billigarbeitskräfte sein. Der tarifliche Mindestlohn von 8,50 Euro ist garantiert. Manche Unternehmen nutzen dies zur Imagepflege. Aber die hat wie immer ihren Preis. Marktleiter Thomas Weißengruber von Edeka Hein in Köln-Porz. Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter hier, dem seine Beeinträchtigung ist, der sagt immer geradeaus direkt, was er so denkt, auch gegenüber den Vorgesetzten. Ja. Sagt dann zum Beispiel, der Kunde will Brokkoli haben, ja, der ist dann nicht mehr da. Dann sagt der Kollege, da stellen Sie sich doch nicht so an, nehmen Sie sich einfach Spitzkohl, ja. Da kann man jetzt drüber lachen, ne? Aber für einen Kunden, der natürlich nicht weiß, dass der Kollege eine Behinderung hat, ja, oder da beeinträchtigt ist, ist das natürlich erstmal ein Affront. Auch die Unternehmen müssen bei diesem neuen Modell der Arbeitnehmerüberlassung erst einmal lernen. Das braucht seine Zeit. Und bis alles funktioniert, muss Herr Weißengruber schnell sein, um, wenn es brenzlig wird, von seinem Kommandostand in den Verkaufsraum hinunterzurennen und den einen oder anderen Kunden wieder aufs richtige Gleis zu setzen. Deutsche Inklusionslandschaften. Über das Versprechen der Gleichheit. Ein Feature von Hans Volkmar Findeisen. Es sprachen Max von Pufendorf und Katharina Zapatka. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.